aus seinem Haar raus. Ich will aber kein Skin als sein, nein. Ich will aber kein Skin als sein, nein. Tschernobyl, Tschernobyl, jetzt fallen uns allen die Haare aus. Tschernobyl, Tschernobyl, jetzt.